Leben ist ein Spiel. Doch viel zu viele spielen falsch. Mach die Augen auf, yeah. Was will ich schon bei dem neuesten Klingelton von irgendeiner Bitch mit Hits aus Silikon? 10 Kids wollen sich die Hits Single holen, egal ob Red-Pop oder Hip-Hop, es klingt nach Billig-Klon. Ruf mich an und ich verdien Millionen. 0190 für 12,90 €. Geschäftsmänner freuen sich, der Plan ist teuflisch. Heuchlerisch, schützt dich vor dem Müll, er verseucht dich. Wie die Frauen, die Komplexe kriegen, sind die mit sich zufrieden, lassen das Essen liegen. Du Klappe bestellst, siehst aus wie aus der dritten Welt. Sex hält, solange bis du von deinen Rippen fällst. Heutzutage verdient Frau mit Titten Geld. Bist du der Frage, was sie denn noch vom Flecken hält? Sie versprechen viel, doch nichts ist wahr. Das Leben ist ein Spiel, doch ich komme damit nicht klar. Euch Beats, so wie bei euren Klingeltöne, könnt euch dem Gebimmel frönen und für Schnappi Single löhnen. Zugedröhnt von Farben, Formen, Blitzen, aus allen Ritzen blitzen riesengroße Titten. Sex wird zum Produkt und das ist mir nicht ganz geheuer. Alle stehen unter Druck, die ganze Welt ist schwanzgesteuert, plus verdammt bescheuert. Sie kaufen und verkaufen sich für dumm und werden angefeuert. Jeden Tag ein neuer Trend, da kann man nur bekloppt werden. Ich spür schon richtig, wie die grauen Zellen in meinem Kopf sterben, weil sie gemobbt werden. Wenn wieder mal die Top 10 Charts von einem Hornochsen getoppt werden. Geschmack hat eh noch irgendwer. Ich wär ständig am Motzen, wenn ich nicht so am Würgen wär. Nirgends mehr seh ich dichten, denken, diskutieren, weil's einfach ist, sehen, hören und den Mist kopieren.